ein Land im Herzen der Alpen. Das ist unglaublich schön, umringt von einem Kranz vom Bären mit Brechen und blauen Seen. Das ist das schöne Südtirol, mein einzig Heimatland. Hier bin ich zu Hause und schwör mit Herz und Hand. Du hast schon so viel miterlebt, viel Glück und auch viel Leid. Für mich bist du das schönste Land, das schönste weit und breit. Südtirol, Heimatland, Südtirol, weltbekannt. Wir werden immer zu dir stehen und lassen deine Fahne wehen. Alles so idyllisch schwer, doch der Schein erdrückt. Schmerz und Leid gepeinigt ist das Land, das man so liebt. So mancher Herr hat schon versucht, uns unser Land zu rauben. Doch niemals nie wird das gelingen. Das könnt ihr mir glauben. Schon so viel miterlebt, viel Glück und auch viel Leid. Für mich bist du das schönste Land, das schönste weit und breit. Südtirol, Heimatland, Südtirol, weltbekannt. Wir werden immer zu dir stehen und lassen deine Fahne wehen.